frommen Pilgerzüge entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. Entlaubten Zweigen, es schwankt der rote Wein an rostgen Gittern, indes wie blasse Kinder todesreigen um dunkle Brunnen. Verwitter im Wind sich fröstelnd blaue Asten.